Boah. Ja, perfekt. Der Kanal heißt Prank Bros. Und das Video. Das ist schon gut. Ja, das Video ist komplett in Caps. Und es heißt Korken in die Eier, 3 Ausrufezeichen Prank. Der Football in die Leisten. Ha, nerd. Und damit ist der Counter für Simpsons Referenzen auf 1. Yes. Yes! Und damit sind wir mittendrin im Piloten von UKW-Lativ, dem Podcast von Ultralativ. Genau, und wir müssen jetzt gleich 2 Sachen erklären. Was ist UKW-Lativ und was ist Ultralativ? Wir fangen einfach mal mit dem Größeren der beiden an, nämlich Ultralativ, und das ist der ganze Kanal. Wir sind 2 sehr, nicht unbedingt verwirrte Menschen, aber sehr pikierte Menschen über das, was auf YouTube gerade passiert. Wir sind Leute, die eigentlich seit YouTube in Deutschland groß geworden ist, YouTube verfolgen und auch seit vielen, vielen Jahren auf dem Radar haben im Sinne von Marketing und sich selbst darstellen und von Fans innig geliebt werden. Und das sind Sachen, die momentan relativ populär auf YouTube sind. Also tatsächlich im Mainstream-YouTube auf Deutschland wird Kritik an YouTubern immer häufiger und meist aber auf einem Niveau, was nur heißt, ja, du machst Product Placements, du bist scheiße. Und wir wollen das so ein bisschen auf ein Niveau heben, was halt mehr Kritik ist und weniger einfach, du bist scheiße. Ja, genau. Wir wollen quasi dem Vorwurf entgehen, der vielen Kritikern entgegengeworfen wird, dass sie einfach nur Hater sind. Und das werden wir auch schaffen, weil wir intelligente Menschen sind, die sich mit Medien auskennen. Genau, wir gleich mal das selbstbewusste Statement an den Anfang gesetzt. Ja, also wir sind eigentlich die Geilsten. So. Genau. Also wir sind schon ziemlich krass, würde ich sagen. Ja, also wir sind schon so ungefähr die besten YouTuber. Also seit immer eigentlich. Okay, das mal beiseite. Seit wann haben wir die Idee ungefähr? Seit ziemlich genau einem Jahr. Nämlich seit der Zeit, als wir mitten im Abi Stress in ganz großen Anführungszeichen hingen. Ja. Yeah. Und die Idee hatten, gemeinsam einen Podcast über popkulturelle Dinge zu machen. Aus dieser Idee ist dann so nach und nach in den darauf folgenden Monaten ein YouTube-Kanal entstanden, weil einfach sehr viel dummer Scheiß auf YouTube passiert ist. Oder es ist einfach immer mehr dummer Scheiß geworden. Ja, diese Entwicklung ist viel, viel rasanter angestiegen. Genau, und dadurch haben wir uns dann dazu entschieden, aus dem einstigen Podcast einen Kanal zu machen, und als wir diesen Kanal konzeptioniert haben, haben wir dann gesagt, ey, wir können da den Podcast ja im Prinzip mit einbauen. Genau. Jetzt sitzen wir hier. Das ist eben das. Und wir haben, glaube ich, aufs Branding geeinigt, haben wir uns ungefähr gegen Neujahr 2016. Kommt hin. Weil alle Kanäle ungefähr, die wir auf Social Media gemacht haben, alle am 01.01.2016 entstanden sind. und dann hatten wir halt bis Anfang April, da haben wir irgendwann unser erstes Video hochgeladen, also vom 01.01. bis Anfang April hatten wir eine riesige Vorproduktionsphase, was das ganze Kanaldesign angeht und wie die Logos aussehen und alles mögliche. Also wenn ihr irgendwann mal einen YouTube-Kanal machen wollt, ihr könnt nicht am selben Tag mit Videos anfangen, wie ihr die Idee habt. Kann man auch. Kann man im Prinzip auch, ja. Aber es ist dann so eine Qualitätsfrage. Das ist halt der Grund, warum jeder Minecraft-Let's Player und jeder Typ, der Tutorials im Internet über irgendwelche Programme macht, dasselbe Intro hat. Ja, und denselben Ablauf und dieselbe Qualität. Und dasselbe Profilbild. Es ist immer es gibt ja diesen Avatar-Generator, der dieses Typ komische, so diese Typen mit diesem riesen Daumen im Bild. Weißt du, kennst du die? Ja, ja, ja. Das haben wir ja ungefähr alle. Ja, entweder das oder irgendein schlechtes Tribal-Design. Ja, oder Shader mit Graffiti. Stimmt. A la Montana beliebt. Black 88. Um gleich mal Namen zu droppen. Ja, also das wird definitiv passieren. Also wir werden sowohl in den Videos als auch diesem Podcast tatsächlich nicht Leute persönlich diffamieren. Wir haben aus der Jan-Böhmermann-Sache gelernt. aber wir werden Leute definitiv ansprechen. Wir werden nicht so kryptisch alles verdrehen von wegen so, es gibt da blonde YouTuber, die jetzt Mermaid herhaben, die mag ich gar nicht. Ja, so, und die haben ihre eigene Produktlinie, die irgendwas mit B heißt. Ja, sie reimt sich auf Baloo. Genau. Tut sie eigentlich nicht, aber fast ähnlich. Ja, also genau, das hat alles relativ lange gebraucht. Wir haben auch ewig gebraucht, um einen Kanalnamen zu finden. Also wer jetzt hinter Ultralativ ein riesiges metaphorisches Konstrukt erwartet, der wird enttäuscht werden. Tatsächlich ist es einfach das nächstbeste, was uns eingefallen ist. Vorher hießen wir Hackbratenschelle. Also ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt Ultralativ sind. Nachdem alles vorproduktionsmäßig fertig war, sind wir auch noch auf den Namen Moppeldoral gekommen. Ja. Aber das ist witzig. Oder ich weiß nicht, ob es witzig ist. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher. Aber es ist halt auch nicht halb so catchy wie Ultralativ. Ja. Also Ultralativ ist eigentlich schon der perfekte Name. Und das ist so eine wunderschöne Steigerung von allem. Ja. Und wir sind halt die Steigerung von allem. Genau. Absolut. Ja, definitiv. Oh, ich hoffe, das nimmt niemand ernst. Was man vielleicht noch zu diesem Format sagen muss, wir versuchen alles am Stück zu machen, wenn allerdings jemand spontan Diarrhoe bekommt oder sowas, dann schneiden wir das natürlich und das versuchen wir auch so erkenntlich zu machen, dass man das mitkriegt und dass das nicht so irgendwie so alles shady, jetzt nichts passiert und jetzt gleich zum nächsten Thema und eigentlich eine halbe Stunde später. Also wir versuchen irgendwie Schnitte kenntlich zu machen und das kann sein, dass ihr dann halt irgendwelche verstörenden Geräusche zwischen uns hört. Genau, und was auch noch zu sagen ist, in der Natur eines Podcasts liegt es ja, dass das eine freigesprochene Audiodatei ist. Das heißt, im Vergleich zu allem anderen auf diesem Kanal ist das hier nicht gescriptet. Das kann man nicht auch nochmal erwähnen, dass uns halt bei unserem Kanal wichtig ist und dass das war einer der Ausgangspunkte in der Konzeptionsphase dieses Kanals, dass unsere Videos ein Skript haben, weil uns aufgefallen ist, dass mittlerweile YouTube mit unfassbar vielen Videos überschwemmt ist, die nach dem Motto laufen, ich mache jetzt die Kamera an. Und dann fällt mir schon ein, was ich genau, sagen will. Genau, und dann rede ich einfach. Ja, also unfassbar viele Formate, die sich über alle Bereiche streuen, sind mittlerweile entweder nicht gescriptet, also so quasi One-Shots wie Let's Plays und Podcasts und Mitschnitte mit Livestreams und so weiter. Das andere sind halt Jumpcuts. Und Jumpcuts ist halt ein sehr fauler Gegenentwurf zu, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich sagen will. Genau, und jetzt, um einen weiteren Namen zu droppen, guckt euch einfach mal so ein paar Sachen von KS Freak an. Das ist unfassbar. Der kriegt keine zwei Wörter hintereinander raus, ohne. Eigentlich dürfen wir das ja nicht sagen. Guckt euch eigentlich keine Videos von KS Freak an. Eigentlich solltet ihr euch das nicht angucken. Was ihr stattdessen angucken solltet, ist seine Rap-Analyse zu dem 1-Millionen-Video von ihm. Da ist nämlich. Da sind nämlich Ausschnitte von Videos von KS Freak drin und da sieht man auch schon sehr gut. Da habe ich eine Szene drin auch, wo quasi dieses traurige Oh, danke, ihr seid genau, so wo dann unfassbar viele Schnitte in 10 Sekunden sind. Ja. Mehr Schnitte als Sekunden. Genau. Und das findet ihr auf dem Kanal, wenn ihr es lang genug sucht. Ja, wir haben den Plan so ungefähr, wir wissen nicht, ob wir das aufrechterhalten können, das ist mehr so durch Zufall passiert, Videos jeden Dienstag rauszubringen. Welche das sind, versuchen wir meistens im UKW-Lativ vorher so anzuteasen bzw. anzukündigen. Dazu kommen wir dann später, was dann demnächst kommt. Sonst, ja, dienstags vielleicht, wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt ewig weit vorproduziert. Also wir haben jetzt Videos bis Ende Mai. Und wir können diese Episode jetzt mal datieren. Wir haben heute den 23. April. Das heißt, einen Monat haben wir vorproduziert und wir haben sogar noch Sachen in der Hinterhand. Genau. Und so wie es aussieht, ist die Produktion eines Videos nicht so umständlich, dass wir uns irgendwie total verrechnen würden, sagten sie und fielen dann total auf die Fresse. Genau, aber das mit Dienstag ist ein ungefährer Plan, aber es ist halt kein Versprechen. Das kann sein, dass ein Video mal 2 Tage später kommt. Das kann auch mal sein, dass 1 oder 2 Wochen keine Videos kommen, weil du studierst, ich werde in wenigen Monaten anfangen zu studieren. Da hat man dann manchmal auch was anderes zu tun. Genau. Was man vielleicht zu diesem Format sagen sollte, bevor wir dann zum nächsten Punkt gehen, ist, dass es rausfällt aus der ursprünglichen Veröffentlichungs. Ja, genau. Das ist das Marge. Einerseits, das hätte ich jetzt fast vergessen, dass es irregulär ist. Also es kommt irgendwann tatsächlich. Also wir versuchen das jeden Monat zu machen. Genau, einmal im Monat vielleicht, wenn wir die Zeit und die Lust haben, schaffen wir es sogar 2-mal im Monat, das zu machen. Aber prinzipiell versuchen wir 1-mal im Monat diesen Podcast zu veröffentlichen. Und es gibt keinen festen Tag, keine feste Woche, wann das passiert. Richtig. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir Sendeelemente haben. Also, was heißt Sendeelemente? Also wir haben verschiedene Elemente im Podcast selbst, die sich dann vielleicht irgendwann wiederholen werden, die wir dann immer wieder aufgreifen, sodass wir so einen gewissen Durchgang durch den Podcast haben. Genau, es kommen sicher auch mal Sachen dazu. Wir werden mal Gäste hier haben, Freunde von uns, Menschen, die ein ähnliches Interesse an diesen Sachen haben. Oder Menschen, eben halt auch keins. Das ist vielleicht auch interessant. Ja, genau. Oder vielleicht halt gar keins. Das stimmt. Wenn du halt die totalen YouTube-Line mal einlädst und dann halt tatsächlich mit solchen Sachen konfrontierst und dann die Meinung eines Unberührten kriegst. Genau. Also wir werden einfach gucken, dass wir mal ein paar Gäste dabei haben und dass es nicht immer wir zwei Vollidioten sind, die hier sitzen und rumreden. Ich glaube, es ist Zeit für den nächsten Punkt, den wir auf unserer Liste haben. Und zwar wollen wir Kommentare kommentieren. Das ist ja spätestens seit Waititi mit der Kommentare-Kommentier-Show in Mode gekommen, weil es unfassbar einfach ist, die Leute es gucken und sich dabei tatsächlich noch mit ihrem Idol verbündet fühlen. Und wir sind verbindet. Ja, verbindet, genau. Sie fühlen sich verbindet. Nein, mit ihrem Idol. Ach nee, stimmt, das war tatsächlich ziemlich scheiße. Sich mit ihrem Idol verbunden fühlen. First try. So. Und deswegen haben wir uns mal ein paar Kommentare rausgesucht von Leuten, die uns ganz, ganz klar idolisiert haben. Und werden diese verlesen und kommentieren, wie man das halt so macht. Ne? Also das ist, glaube ich, das Konzept zu erklären, ist tatsächlich sehr unnötig. Ja. Okay, möchtest du anfangen mit einem Kommentar? Soll ich mit einer Frage anfangen? Eine Frage ist auch ein Kommentar. Ja, also dann fange ich an. YouTube. Braucht wer Taschentücher, gehen aufs Haus. Ja, also danke auf jeden Fall für dieses unterschwellige Kompliment auf jeden Fall. Wir sind natürlich absolute Sexsymbole. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar habe ich ihn jetzt gerade aus den Augen verloren. Von Leon Horst Temke. Ein schöner Name. Mach weiter so. Und er hat 420 Daumen nach oben. Yay. Und lautet: Und wann drehst du jetzt endlich Pornos? Da steht jetzt. Aber abgesehen davon, das ist eine Sache aus der Vergangenheit. Da würde ich auch gar nicht groß nachsuchen. Ich finde aber den Nachnamen Horst Temke sehr schön. Ja, das sieht auf jedem Klingelschild sofort gut aus. Ja. Das ist super. Und auch der Smiley am Ende, das ist so. Ich glaube, es ist YouTubes Versuch, Emojis schwarz-weiß und in einer ungefähr 0,1-Punkt Strichdicke darzustellen. Stimmt. Was ist eigentlich mit YouTube los? Warum haben die. Ja, warum geht es in diesem Kanal? Warum haben die noch in den Kommentaren noch keine Emojis, die du da tatsächlich sehen kannst? Ich meine, guck dir mal die Thumbnails an und die Titel. Es gibt Videos mit Emoji-Titeln. Ja, was übrigens auch ein Award für unsere Thumbnail-Analysen ist. Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ah, ich weiß es auch nicht. Das ist doch. Ja, aber keep up the good work, Leon Horst Temke. Ja, mit diesem Namen stehen dir alle Türen in der Welt offen. Ja. Okay. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar von. Oh, das sehe ich jetzt erst. Er heißt Der Führer. hat ein Call of Duty MW3 Profilbild, 267 Daumen nach hoch, da hat Aiblali geprägt, und schreibt, ungeschminkt würde dich trotzdem jeder ballern. Okay, dass das mit Ballern passt, dann natürlich irgendwie mit Call of Duty. Ballern, Gewalt, geil. Ja, er wollte auf jeden Fall ballern, aber ich habe mehr geballert. Und der Führer will auf jeden Fall auch ballern. Weißt du was, ich gucke jetzt mal auf sein Profil. Wenn er nicht mindestens ein Call of Duty Multiplayer-Let's Play hat. Nein, er hat tatsächlich keine eigenen Videos. Er hat nur Videos favorisiert. Oder? Nein. Aber 16 Abonnenten. Ja. Also ja, Abonnenten. Der Führer hat 16 Menschen, die ihm folgen. Jeder hat mal klein angefangen. Ja. Also aus der Kategorie von Dinge, die Sami Slimani, dem jungen Adolf Hitler. Ja, ja. Wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr uns auf Twitter folgen. Hey, wir haben eine Twitter-Seite. Ja, und wir haben sie erwähnt. Das heißt, wir sind offiziell schlechte Menschen, weil wir Leute beten, uns auf unseren sozialen Netzwerken zu folgen, um sich permanent. Ich habe nicht gesagt, dass sie uns folgen sollen. Ich habe nur gesagt, dass sie ja mal hingucken. Ich habe nicht mal gesagt, ich habe vielleicht gesagt, dass sie da mal drauf gucken sollen. Ich habe vielleicht vergessen, was ich gesagt habe. Eventuell stimmt das. Ja, ungeschminkt würde dich trotzdem jeder ballern. Ungeschminkt ist auch, aber der Witz ist, glaube ich, auch mindestens so alt wie die Zeit selbst. Ich finde das aber. Ja, also so. Ich brauche es gar nicht aussprechen. Nee, ich habe es ausgesprochen, deswegen musst du es echt nicht mehr aussprechen. Okay. Aber jetzt gehen wir mal von aus, der Mensch, der das geschrieben hat, nennt sich der Führer. So, der Führer ist, und damit hat sich Hitler schon zum zweiten Mal in diesem Podcast eingestichen, das ist unfassbar. Er ist überall. Im allgemeinen Sprachgebrauch bis heute immer noch Adolf Hitler. Wen würde der Führer denn ungeschminkt ballern? Das stimmt. Und vor allem, jetzt würde ich es verraten, ich hätte gesagt, vor allem keine Tschechin. Das ist politisch schon fast wieder schwierig. Ja, es ist. Ich vertrete ja nur die Ansicht, ich vertrete sie gar nicht wieder, ich referenziere nur die Ansichten anderer. Wobei, wir wissen nicht mal, ob sie Tschechin ist. Natürlich. Oder? Nicht. Wissen wir das? Natürlich wissen wir das nicht. So. Okay. Wir wissen, oder wir sind uns auch ziemlich sicher, dass besagte Frau nicht 19 Jahre alt ist. Ja, aber sagen wir, es ist ein osteuropäischer Nachname. Ja, aber wir wissen auch noch nicht, ob der Name nicht so viel ist. Ja, aber trotzdem, wir dürfen nicht so viel über Hitler reden. Ist es nicht so, dass Namensalliterationen wie Carla Kolumna, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg eigentlich aus fiktiven Charakteren kommen? Das stimmt. Ja, und diese Namensalliterationen sind natürlich da, weil sie unfassbar catchy sind und sich gut einprägen. Das heißt, es ist nicht und wenn so sie, vermessen wenn sie, zu sagen, dass Katja Krasavice, jetzt habe ich es gesagt, oh mein Gott. Darf er da? Über den reden wir vielleicht auch nochmal. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist dann natürlich, ja, es ist zu vermuten oder man darf vermuten und spekulieren, dass das gar nicht ihr echter Name ist. Genauso wie das nicht ihre echten Brüste sind, nicht ja, ihr gut, echtes Gesicht und nicht ihr echtes Alter. Alles aus dem Halloween-Shop geklaut. Und damit haben wir im Prinzip in Halloween im Januar. Und damit haben wir im Prinzip in wenigen Worten den kompletten Kanal von Katja Krasavica zusammengefasst. Ja. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal ein Video drüber machen, ob diese Frau tatsächlich so existiert oder ob sie Satire ist, so wie JJ Jackpot und ja, was an dem, was sie angibt, richtig ist und was nicht. Es wird wahrscheinlich unfassbar schwierig und nahezu wahrscheinlich auch unmöglich, irgendwas über die tatsächliche Katja Krasavice herauszufinden, aber für mich persönlich ist der Kanal von Katja Krasavice mit so das Zentrum des Phänomens YouTube. Ja, beziehungsweise es kombiniert, das Phänomen vom modernen YouTube Deutschland. Es kombiniert, und das ist ein Kompliment, alles Schlechte an YouTube an einen, nicht unbedingt angenehmen Ort, aber an einem praktischen Ort. Ja. Und es ist halt auch. Oh, wir haben doch vorhin schon über die generierten mit Daumen hoch die Profilbilder geredet. Ich habe gerade eins genau vor meinen Augen. Ah, sehr, ja, gut, das ist jetzt dann mittlerweile auch nicht mehr untypisch. Ja, aber das ist trotzdem, das ist ja im Prinzip eine Bestätigung von dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, also das ist Und ein weiteres Klischee für YouTube Deutschland, ich habe komplett den Faden verloren und den Punkt verloren, den ich vorhin noch rüberbringen wollte, aber er heißt Plays The Foxo Plays. Er played aber anscheinend gar nichts, zumindest ja, nicht auf YouTube. Es gibt keine Videos. Auf dem Kanal war ich eben, als wir alles vorbereitet haben. Genau. Ja, richtig. Oh, das ist ja auch so ein Ding. Und es gibt auch diese ganz typische, ein Header in Rot und Blau. Weil diese Farben dem Auge gut tun. Okay. Das mag das Auge ja gerne, wenn du Orange oder Blau hast. Das ist, das kannst du ganz gut bei Spielecovern zum Beispiel beobachten. Es gibt unfassbar Spiele, viele. Es gibt unfassbar viele Spielecover, die so blau, dunkelblau und dann orange sind. Mass Effect zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel für, weil es so eine Farbkombination ist, die das Auge sehr, sehr gerne mag und die das Gehirn total geil findet. Und ich will behaupten und vermuten, dass The Foxo Plays das gar nicht unbedingt bewusst ist. Na, wenn es ihm gefällt, dann gefällt es ja meistens auch anderen. Aber ja, genau. Aber es ist im Prinzip gutes Marketing. Und er hat schon 32 Abonnenten, das heißt, er muss jetzt nur noch anfangen zu spielen. Ja, und das Krasse, was ich halt finde, ist, dass der so Leute, also Let's Player promotet wie Gronkh und so, die ja sehr sympathische Menschen sind, aber dann gleichzeitig halt irgendwie so, ja, ich will nicht gerade verkommen sagen, aber so durch ist, dass er halt Katja Krasavice auf unter ihren Videos kommentiert, sie sei eine Naturschönheit, was eigentlich schon fast Satire sein kann, das und sie die Beauty-Königin der YouTube-Szene sei. Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr witzig. Das ist, ja, also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber das zeigt dir auch wieder so schön, wie zweischneidig Menschen sein können. Also einerseits irgendwie relativ, ja, vielleicht nicht unbedingt hochwertige Unterhaltung, aber relativ gute und sympathische Unterhaltung genießen und dann währenddessen halt irgendwie Softpornos auf YouTube gucken. Ich glaube, das Ding ist aber auch, dass ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass The Foxo Plays recht jung ist. Ja. Und wenn du jetzt bei coole Let's Player guckst, da ist Gronkh. Gronkh ist ein Typ, der sehr, sehr ruhig ist. Gronkh ist ein YouTube-Urgestein. Und wie du gesagt hast, sehr, sehr sympathisch. Und in dieser Liste von Leuten, die als coole Let's Player bezeichnet, sind davon ein paar. Aber dann sind da auch gleichzeitig diese Menschen, die wir ja mittlerweile ganz gerne als professionelle YouTube-Schreier bezeichnen. Das ist halt wirklich eine ganz interessante Mischung. Allerdings kann man natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise von einem, was weiß ich, 12-Jährigen, 13-Jährigen nicht unbedingt erwarten, dass er einen so ausgeprägten Geschmack sozusagen hat oder so ein ausgeprägtes, so stark differenziert zwischen YouTubern. Man muss ihn auch in dem Sinne in Schutz nehmen, dass Leute, also ja, das Einstiegsalter in YouTube wird ja immer jünger. Aber irgendwann steigst du in YouTube ein. Und YouTube ist schon länger am Laufen, als du überhaupt YouTube beobachten kannst. Und dann YouTube ist für viele mittlerweile, glaube ich, fast schon, also gefühlt gibt es mittlerweile Menschen auf YouTube, die, oder was heißt gefühlt? Nee, es gibt garantiert genug Leute auf YouTube mittlerweile, Tausende, die in dem Jahr geboren wurden, als YouTube gelauncht wurde. Ja, definitiv. Das heißt, es gibt hier Kinder, die jünger sind als YouTube. Die Leute, die jetzt mittlerweile auf YouTube stoßen und sich bei YouTube anmelden und anfangen, YouTube-Videos zu gucken, natürlich von der Startseite von YouTube beeinflusst werden. Und du kannst diesen Kindern gar nicht, bewusst diesen Kindern gar nicht zutrauen, so tief in der Materie YouTube zu buddeln, dass sie tatsächlich die einigen wenigen guten Leute auf YouTube entdecken. sondern es ist ja alles überschwemmt zwischen von diesem Popularismus und hier Korken in die Eier, wir hatten es, und irgendwelchen bescheuerten Pranks und irgendwelchen Assis. Das ist natürlich klar, dass du dann den naiven Eindruck hast, dass YouTube eben das ist und dann guckst du halt eben auch das. Ja. Das ist, die Leute haben ja oftmals noch nicht die Fähigkeit zu sehen, dass hinter dieser Startseite noch sehr, sehr viel mehr und vielleicht sogar auch sehr, sehr viel besseres Zeug ist. Genau, das ist auf eine gewisse Art und Weise ja so dieses Problem, was aber unlösbar ist, dass YouTube nicht redaktionell geführt wird, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Das heißt, wenn sie das halt tun würden, würden sie sich selbst widersprechen. Genau. Weil das so ein bisschen, oder auf eine gewisse Art und Weise halt so dieses What the people want ein bisschen kaputt machen würde. Und das Interessante ist ja aber, dass die Dinge, die auf der Startseite landen, die in deiner Suche landen, die in den vorgeschlagenen Videos landen, basieren ja alle, oder diese Vorschläge basieren ja alle auf diesem berühmt-berüchtigten Algorithmus von YouTube. Der sich oftmals auch zwischendurch wieder ändert. Genau, der sich immer wieder ändert und dann wird den großen YouTubern gesagt von ihrem Netzwerk, so, und jetzt musst du das und das machen. Ja. Und dann machen sie das. Aber es wäre halt eigentlich mal interessant, wenn du tatsächlich eine Seite auf YouTube hättest, neben der Startseite sozusagen, oder einen Unterpunkt auf der Startseite, wo quasi wirklich Empfehlungen der Redaktion wären. Ja, so wie das beispielsweise in einem App Store ist, so irgendwie. Ja, genau. Oder sogar ja auf Vimeo. Gibt's ja zum Beispiel, wenn ich mich nicht komplett irre, den Staff Pick immer. Okay, ja. Wo die Mitarbeiter wohl tatsächlich sagen, ey, ich habe das gesehen, das war schon sehr, sehr cool. Und mich würde dann halt mal interessieren, oder ich würde es faszinierend finden zu sehen, welche Sachen da dann gefeatured werden würden. Wären das so Sachen wie das sind, glaube ich, schreiende ungefähr, YouTuber, die Pranks machen? Das sind wahrscheinlich dieselben, wenn du YouTube mal auf Twitter folgst, sind die posten ja manchmal auch Videos. Und das sind dann tatsächlich sehr, sehr qualitativ hochwertige Dinge. Also so irgendwie Reise, Videotagebücher und sowas, die dann halt ziemlich krass gefilmt sind und so weiter. Genau, die schmücken sich dann so ein bisschen mit ihren Stars, aber halt den Leuten, die nicht kontrovers sind. Ja. Und die for all ages sind quasi, weil YouTube gehört zu Google, das ist ein Milliardenkonzern. YouTube selbst ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel YouTube wert ist. Aber das Witzige ist, nach 10 Jahren ist YouTube immer noch ein Verlustgeschäft. Ja, und es wird wahrscheinlich ja auch nie ein Gewinn abwerfen. Nee, wahrscheinlich nicht. Was eigentlich auch mal ein Thema wäre, dass man irgendwann nochmal, vielleicht wenn so ein bisschen in Depth gehen würde, warum YouTube keine schwarzen Zahlen schreibt. Ja, aber ich glaube, da zu recherchieren wird sehr, sehr schwer. Ja, das wäre ein größeres Projekt. Wer weiß, vielleicht kommt sowas ja. Apropos größeres Projekt, jetzt kommt die Überleitung des Jahrtausends. Ja, und zwar, das war ja super. Ja, total. Das wäre noch besser gewesen, wenn wir nicht gesagt hätten, dass es eine Überleitung ist. Ja, aber dann wäre das niemandem aufgefallen, weil es so gut war. Ja, das stimmt, weil wir sind die Besten. Ja. Und das haben wir gezeigt In einem Video, was jetzt in der Röhre steckt, was wann rauskommt, am 4. oder 5. Mai, parallel zum Blu-ray-Start, nämlich eine komplette halbstündige Analyse von Bruder vor Luder. Und das ist, witzigerweise, wird das dann so das 8., 9. Video, kann das sein? Ja, so das 5., glaube ich. Ja, also doch, stimmt. Ja, stimmt. Also das 5., 6. Video wahrscheinlich, das von uns rauskommt. Es ist aber das allererste, was wir produziert haben und auf eine gewisse Art und Weise war es auch der Start von diesem Kanal. Genau. Und zwar waren wir, wie wir bereits gesagt haben, der Kanal ist am 01.01.2016 alles erstellt worden. War dann natürlich noch komplett leer. Aber die Idee und so weiter stand alles schon und auch das Konzept war ausgearbeitet. Und am 4.01., ich habe die Kinokarten hier neben mir, waren wir tatsächlich in Bruder vor Luder aus einem Anflug an Selbsthass und weiß ich nicht. Also wir waren da auf jeden Fall drin. Es war merkwürdig. Wir wussten, die Lochis sind natürlich nicht unsere Lieblings-YouTuber. Wir sind auch nicht die Zielgruppe der Lochis. Nein, wir wissen das auch alles. Wir waren trotzdem in diesem Film in der Erwartung, aber mit dem Ziel, da reinzugehen, die Zielgruppe vor allem zu sehen, diesen Film zu sehen und vor allem zu verstehen, warum die Tweets und alles Mögliche, was die Resonanz des Films betrifft, so unfassbar zwiegespalten ist. Genau. Es gibt ja einerseits immer die Fanblase, die so, oh, das ist der beste Film und ihr müsst einen Oscar dafür bekommen. Sowas gab es tatsächlich. Oder halt solche Leute, die sowas schreiben wie, was ist das denn für ein Mist? Wobei 98% der Tweets, und wir haben wirklich, ich meine, der Film ist am 24., stimmt, der ist an Weihnachten rausgekommen. Ja. Am 24.12. rausgekommen. Und wir haben den dementsprechend 2 Wochen später ungefähr gesehen. Genau. Und wir haben uns relativ früh entschieden, im Film tatsächlich das Handy zu zücken und Punkte, die uns auffallen, im Film mitzuschreiben. Und das hat sehr, sehr stark geholfen, weil wir halt über dann die nächsten 2 Wochen tatsächlich einen kompletten 8-9-seitigen Text runtergetippt haben, den wir dann auch verlesen haben, der dann tatsächlich die Tonspur des Films ist. Was dieser Film alles aussagt, was falsch an diesem Film ist und warum dieser Film halt einfach für die Zielgruppe eigentlich gar nicht so richtig geeignet ist. Es ist in dem Sinne kein Review, wir geben am Ende keinen Score. Dieser Film ist gut, wenn du, das ist ein Film für die ganze Familie, sondern es ist tatsächlich eine inhaltliche Analyse, die ganz abgeht, dem Film in irgendeiner Weise zu empfehlen. Im Prinzip eine Mischung aus Analyse und Kommentar. Ja, genau. So würde ich das wahrscheinlich bezeichnen, weil es ist auch nicht eine durchgängige, perfekt strukturierte Analyse. Nein, es ist relativ frei geschrieben. So, genau. Es ist natürlich gescriptet, so wie ungefähr alles gescriptet ist, aber es ist, das, was da steht, ist alles relativ spontan. Genau, und ich habe gerade immer noch das Gefühl, dass wir uns noch dafür rechtfertigen müssen, dass wir tatsächlich in diesen Film gegangen sind. Ja, also tatsächlich ist diese Analyse ein Versuch, in irgendeiner Weise das Thema Bruder vor Luder, beziehungsweise dieses große Thema der YouTuber kommerzialisieren sich außerhalb von YouTube, auch auf der Meta-Ebene zu kommentieren. Genau. Und wer weiß, das ist ja auch ein Thema YouTuber und Filme, was wahrscheinlich in Zukunft nicht weniger relevant werden wird. Genau. Zuerst war es ganz im Gegenteil. Erst war es Kartoffelsalat, also wir sprechen jetzt hier nur über YouTube Deutschland tatsächlich. Ja. Das ist übrigens auch nochmal so eine Sache, wir werden auf diesem Kanal hauptsächlich YouTube Deutschland behandeln. Das kann sein, dass man mal in einem Video Vergleiche ranzieht zu britischen, zu amerikanischen YouTubern, was auch immer. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um YouTube Deutschland. Weil YouTube Deutschland ist ja aufgrund seiner sprachlichen Barrieren relativ abgeschottet, was uns ermöglicht, genau, das sehr gut an sich zu thematisieren, ohne so oft die Ländergrenzen zu überschreiten müssen. Exakt. Und in YouTube Deutschland wird es wahrscheinlich, oder wird dieses Thema mit YouTubern und größeren Filmprojekten oder insgesamt größeren Projekten jetzt nicht abreißen. So, da kann man sich ziemlich sicher sein. So. Es werden mehr Filme kommen. Man hat jetzt gerade zeitaktuell diese ganze Geschichte mit dem Promo, mit der Promo-Aktion für Fear the Walking Dead, die 2. Staffel, ja, wo mehrere YouTuber in einer recht hochproduzierten Miniserie antreten quasi und da gearbeitet haben. Es gab als erstes Kartoffelsalat von Fresh Torge. Mhm. Dann kam Bruder vor Luder und das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der nächste YouTuber-Film angekündigt wird. Ja, wir wissen natürlich nicht, wie sich das finanziell alles rentiert hat, aber am 4., 5. Mai oder so, am 5. Mai, glaube ich, kommt die Blu-ray raus und parallel dazu veröffentlicht dann die Analyse. Und eine Sache dabei ist relativ witzig gewesen, die auch in der Analyse dann nochmal ist, aber wir wollten sie eigentlich vorwegnehmen, weil sie viel zu witzig ist und tatsächlich zwischen uns so eine Art Running Gag gebildet hat. Und zwar war es mein Versuch, die Modemarke Criminal Damage auszusprechen. Wir können da ja mal reinhören. Vielmehr zeugen viele dieser präsentierten Produkte von der überbordeten Selbstdarstellung der Lochis. Das Outfit aus Jordans Criminal Dennis... Criminal Dennis? Criminal Dennis! Wie gut das ist! Criminal Dennis. Criminal Dennis. Ich weiß, was wir für Merch machen, Alter. Ja, das sind natürlich alles Outtakes. Wir versuchen in diesem Format vielleicht auch hier und da mal ein Blooper, ein Outtake einzubauen. Leider fallen die meist im Schneidetisch irgendwo runter und sind dann für immer verschollen. Aber genau, wenn was Witziges passiert, genau, wenn wir wirklich was außergewöhnlich gut Witziges finden, dann kriegt ihr das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendwo zu hören. Ja. Ja, das heißt, die Bruder-von-Luder-Analyse kommt Anfang Mai. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Tatsächlich, wir wissen ja nicht, wann diese Folge rauskommt, weil wir nicht wissen, wie lange sie in der Bearbeitung dauert, aber nee. Vielleicht ist sie auch schon seit einem Jahr auf dem Kanal, wer weiß. Ziel ist, das Ding am 4. oder 5. Mai rauszubringen. 4. Mai ist natürlich der Dienstag und 5. Mai ist der DVD-Release und irgendwie müssen wir uns dazwischen entscheiden. Das heißt, dann irgendwann kommt das und wie gesagt, es ist eine halbe Stunde lang und es ist eine halbe Stunde lang nur, wie ich rede. Was kann man sich Schöneres vorstellen? Wollen wir vielleicht nochmal erwähnen, dass also die Lochis werden auf diesem Kanal wahrscheinlich ein großes Thema sein. Zumindest in den nächsten Monaten, denn in wenigen Monaten erscheint ihr Debütalbum. Richtig. Und zu dem kann man eigentlich jetzt schon ganz viel sagen. Man kann viel darüber sagen, dass die Lochis tatsächlich ein Musikalbum rausbringen. Man könnte darüber reden, wie das vermarktet wird. Man könnte darüber reden, dass die Tracklist bekannt ist, ist aber, wenn man ihren eigenen Tweets glauben kann, dass das Album noch gar nicht fertiggestellt ist. Ja. Dass immer noch aufgenommen wird. Dass man zwar eine 40 Euro teure Deluxe-Box bestellen kann, aber noch kein einziger Song zu hören war. Und das sind so Themen, die man eventuell irgendwann noch mal. Richtig, also die Lochis sind, auch wenn es gemein klingt, natürlich ein sehr verhasster YouTube-Kanal. Ja. Die schon seit sie auf YouTube sind, sind sie eigentlich beständig in der Kritik, dass es ja nur irgendwelche kleinen Kinder sind. Und mittlerweile ist es so, es sind natürlich sehr junge Menschen, aber es sind gleichzeitig auch welche, die unfassbar perfide Marketingstrategien benutzen. Und es ist einfach sehr, sehr einfach, anhand eines Thumbnails von den Lochis unfassbar viele große Sünden in der eigenen Online-Vermarktung aufzuzeigen. Das ist auch der Grund, warum wir Bruder von Luder als Filmanalyse haben und Kartoffelsalat nicht, weil Kartoffelsalat ist tatsächlich nicht so schlimm wie Bruder von Luder. Und da geht es dann nicht darum, dass Kartoffelsalat vielleicht schlechter produziert ist. Ja. Von den Production Values ist es definitiv unter Bruder von Luder. Der Punkt ist aber, dass Kartoffelsalat halt ein Film ist, wo sich ein paar Leute eine Kamera genommen haben. Und halt eigentlich einen trashigen Zombie-Film gedreht haben. Genau, einen trashigen Zombie-Film gemacht haben, aber halt auch nicht den Anspruch hatten, dass es ein guter Film ist. Während Bruder von Luder den Anspruch hat, ein total guter Film zu sein, der super unterhaltsam ist und auf Hochglanz produziert ist, der das aber einfach nicht so richtig ist. Und warum man das nicht ist, das kann man dann also in der Analyse sehen. Man kann es ja vielleicht anteasen. Oh Gott. Ja, da kann man dann auch noch mal drüber reden. Kartoffelsalat sagt von der ersten Minute an, dass er Fiktion ist. Alles, was da drin passiert, ist komplett bescheuert. So. Bruder von Luder tut das nicht. In Bruder von Luder heißen die beiden Protagonisten Heiko und Roman, genauso wie im echten Leben auch. Sie sind im echten Leben Lochis, sie machen dieselbe Musik, die sie auch im Real Life gemacht haben. Sie gehen weder im Film noch im Real Life zur Schule, ja. So wie es aussieht. Genau. Auch wenn sie eigentlich noch in der Schule sind, sowohl im Film als auch in der Realität. What the fuck is up with that, Lochis? Also es passiert sehr viel. Und dieses Szenario ermöglicht es den Lochis natürlich, sich unfassbar verzerrt darzustellen und sich unfassbar zu idealisieren in diesem Film. Und das tun sie sehr, sehr stark. Und genau das ist der Zentralpunkt der Analyse. Und da werden halt ganz, ganz viele Szenen aufgezeigt, wo die Lochis dann halt sich wieder der Realität. Ja, jetzt nehme ich alles vor. Ja, ja, aber sie sind sehr, sehr schon sehr von sich selbst überzeugt. Ja, ja, und stellen sich selbst auch sehr positiv dar oder werden sehr positiv dargestellt. Genau. Also das alles dann in der Analyse. In ausführlich und natürlich unfassbar witzig und gut, weil wir sind die Besten. Ja, mit Lensflares und Explosionen. Tatsächlich ist eine Explosion drin. Das stimmt, ja. Das ist ja super. Oh, und ich bin ja sogar auch zu hören. Das heißt, das stimmt. Ich muss auch immer noch reinschneiden, weil wir auch ich habe das auch immer noch nicht gemacht. Wow. Ich hoffe, ich habe das noch irgendwo. Ich habe das sonst noch, die 8 Takes, wo ich einen Satz gesagt habe. Kannst du ja einen von aussuchen. Das sind sogar nur zwei Wörter, ne? Ja. Okay, gut. So viel dazu. Eins von den Wörtern ist ja. Boah, jetzt hast und du auch was gedroppt. Und das ist jetzt genug. Genau, das ist jetzt genug Informationsdrop. Genau wie J.J. Abrams bei Jimmy Kimmel irgendwann das erste Wort in The Force Awakens geleakt hat. Ja. This. Wow. Wow, fuck. Yeah. Spoiler. Yeah. Keep it down. Okay. Gut, ich glaube, das reicht für eine erste Pilotfolge, um den Eindruck zu kriegen, was hier denn so demnächst passieren wird. Wir verabschieden uns mit einem Geräusch, was du jetzt machen wirst. Gut. Bis zum nächsten Mal.